Hamatzah. Der alte Bund, im Levitikusbuch, genannt in Hebräisch Vayikra, im Kapitel 23 befinden sich die Feste des Herrn, Jahwes. Liebe Geschwister, wir gehen zum Levitikus Kapitel 23. Die Feste sind schon vor der Tür und wir müssen uns dafür in Kenntnis und auch in Freude der Festen Yahshua HaMashiach vorbereiten. Ich habe gesagt, dass im Levitikus Buch Kapitel 23 wurden alle Feste Hashems Yahwehs dargestellt. Und es ist so, es sind die Feste Yahwehs. Sie sind für ihn und sie gehören ihm. Wenn eine Person sagt, dass wir Leute zum Judentum konvertieren, wissen sie nicht, was sie sagen. Es scheint so aus, als ob diese Personen noch nicht die Bibel gelesen haben oder sie verstehen nichts. Bitte, pass gut auf, was im Levitikus Kapitel 23 steht. Und der Herr Yahweh redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten und spricht zu ihnen, dies sind die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt, als heilige Versammlungen. Dies sind meine Feste. Yahweh gibt immer spezifische Befehle. Das erste Fest ist der Schabbat. Deswegen müssen wir zum Schabbat kommen, um uns zu erfreuen. Im Pasuk, im Vers 2 steht, dies sind die Feste des Herrn, Yahwehs. Es sind seine Feste und für ihn, Baruch Hashem. Also, die Feste gehören nicht zu dem Volk der Juden. Wir haben schon gelernt, dass der Herr ihnen diese Feste als Erbschaft gegeben hat. Die Bünde und die Patriarchen gehören dem jüdischen Volk. Durch ihnen wurde die Tora verkündet. Aber die Feste gehören Yahweh. So wenn jemand dir sagt, du bekehrst die Leute zum Judentum, weil du die Feste der Juden hältst, du kannst ihn antworten, nein, du bist falsch. Lese deine Bibel richtig. Die Feste gehören nicht den Juden. Sie gehören dem Herrn, Elohim. Es sind Yahwehs, Baruch Hashem. Welche sind diese Feste? Nummer 1 heißt Pesach. Nummer 2 ist Hamatzah, das Fest der Brote ohne Sauerteig. Nummer 3 heißt Bikurim Omer Reshit, das Fest der ersten Früchte. Das nächste Fest heißt Shavuot. Danach kommt Yom Teruah. Es folgt Yom Kippur. Yom in Hebräisch bedeutet Tag. Also, Yom Teruah, Tag der Posaunenblasen. Yom Kippur oder Yom HaKippurin ist der Versöhnungstag. Und das letzte Fest heißt Sukkot oder das Fest der Tabernakels. Liebe Geschwister, ich habe schon gepredigt, dass derjenige, der den alten Bund nicht versteht, versteht nicht von neuem Bund. Man muss den alten Bund verstehen, um den neuen Bund verstehen zu können. Das Fest von Pesach bedeutet die Befreiung von Israel aus der ägyptischen Sklaverei. Das Fest von Hamatzah bedeutet der Auszug aus Ägypten. Eine Sache ist die Befreiung Israels von der Sklaverei und andere ist das Verlassen aus Ägypten. Es gibt Gründe, warum ein Fest dem anderen folgt. Also, Pesach bedeutet die Befreiung der Sklaverei von Israel und Hamatzah bedeutet der Auszug aus Ägypten. Baruch Hashem. Das Fest von Bikurim oder Omer Reshit, der Erstlingen oder die erste Früchte bedeutet das Überquerung des Roten Meeres. Das Fest von Shavuot bedeutet die Lieferung der Tora, Yahwehs, auf dem Berg Sinai. Das Fest der Posaunenblasen oder Yom Teruah bedeutet der Tag, an dem der ewige Vater uns wegen seines großen Erbarmens von dem Zorn befreien wird, der Nazal. Ich werde das später erklären, weil es viel zu predigen gibt. Natürlich, nach der Bibel. Das Fest von Yom Kippur bedeutet der Versöhnungstag. Und auch, wenn wir schon erlöst wegen des gesegneten Blutes Yahshua HaMashiach sind, dieser Festtag ist noch nicht abgeschafft. Yahshua kam nicht, um die Tora abzuschaffen. Yom Kippur ist ein besonderer Tag, um Vergebung der Sünde Yahweh zu bitten. Gewiss, er vergibt jeden Tag, aber Er hat einen besonderen Tag angeordnet. Genau wie er einen Ruhetag angeordnet hat. Also, er hat den Tag vom Yom Kippur angeordnet, damit das Volk ihn um Vergebung bittet. Deswegen sind wir heute zu dieser Kehila gekommen, um uns im Yom Kippur zu erfreuen. Es ist ein Tag der Versöhnung mit Elohim, mit Gott. Das Fest von Sukkot oder das Fest der Tabernakels ist der Eintritt zu dem versprochenen Land der Bene Israel, Israels Kinder. Also, jemand wird sagen, wie kann ich dieses Fest für mein Leben verstehen? Alle Feste haben mit Yahshua HaMashiach zu tun. Und derjenige, der die Feste nicht versteht, versteht er nicht von dem Leben Yahshua HaMashiach. Er versteht weder die Erlösung Israels noch die Erlösung der Welt. Ich spreche von denen, die schon ihre Sünden bereut haben, aber sie noch nicht richtig in Heiligkeit leben. Zum Beispiel, Yahshua HaMashiach wurde an einem Festtag geboren und es war in Sukkot. Er starb in einem Fest, das Fest von Pesach. Er war ein Brot ohne Sauerteig, ohne Sünde. Das Fest von Hamatza, er lebte wie ein Hamatza-Brot. Wir werden das in der Bibel lesen. Er ist in Bikurim, das Fest der ersten Früchte, auferstanden. Yahshua HaMashiach gab seinen Heiligen Geist, sein Ruach HaKodesh, in das Fest von Shavuot. Ich werde später von Yom Teruah tiefer erklären. In diesem Fest wird das Nazal geschehen. Yom Kippur ist der Tag der Versöhnung, der Tag, an dem Israel Hashem Yahweh um Vergebung der Sünden bittet. Auch wenn wir schon wegen des gesegneten Blutes des Messias erlöst sind, begehen wir absolut alle, ohne Ausnahme, jeden Tag Dummheit. Deswegen bittet man um Vergebung. Das letzte Fest ist das Fest des Tabernakels oder Sukkot. In diesem Fest werden wir in den Himmel reinkommen. In Yom Teruah wird das Shofar getönt. Und in das Fest von Yom Kippur kommt Yahshua HaMashiach zur Erde zurück. Er wird seine Füße auf dem Ölberg stehen. Ich habe schon gepredigt, dass der Ölberg wird sich in zwei Teile spalten. Dies alles ist in der Bibel. Also, es wäre eine Dummheit zu sagen, dass uns die Feste nicht mehr interessieren. Die Feste interessieren uns sehr, weil sie mit Yahshua HaMashiach zu tun haben, der Erlöser Israels und der Welt. Jeder Gläubige in Yahshua HaMashiach muss die Feste Yahwehs erfahren. Falls ein Gläubige kein Fest erlebt hat, hat er kein Recht, in den Himmel reinzukommen. Ich rede in eine geistliche Art. Wir werden es biblisch analysieren. Also, das erste Fest ist Pesach. In diesem Fest starb Yahshua HaMashiach. Er gab sein Leben für uns. Niemand nahm sein Leben weg. In der Bibel steht, dass Yahshua HaMashiach sagte, niemand nimmt mein Leben weg. Ich gebe es und ich habe die Macht, es wieder zu bekommen. Also, als Yahshua HaMashiach starb, war es Pesach. Wenn wir dieses Fest geistlich erleben, sterben wir zu allen unseren Sünden. Falls jemand noch nicht Pesach erlebt hat, ich rede in eine geistliche Art, kann er nicht neu geboren werden. Er kann nicht von oben geboren sein. Als Konsequenz wird sein Name nicht in das Buch des Lebens geschrieben. Jeder Gläubige in Yahshua HaMashiach sollte alle Feste geistlich erlebt haben. Wie ich schon gesagt habe, Pesach bedeutet das Sterben alle unsere Sünden. Yahshua HaMashiach lebte ohne Sünde. Er lebte ohne Sünde. Er sündigte nicht. Also, wir müssen ihn imitieren. Das Fest von Hamatza. Wir müssen wie Brot ohne Sauerteig sein. Wir werden nachher in der Bibel es lesen, dass der Sauerteig die Sünde bedeutet. Wir müssen auf dieser Erde wie Hamatza Brot leben. Wie Brot ohne Sauerteig. Wie Brot ohne Sünde. Wir sollen ein hartes Hamatza-Brot vor Yahshua HaMashiach sein. Das dritte Fest heißt Bikurim. Das Fest der ersten Früchte. Also, falls ein Gläubiger in Yahshua HaMashiach alle seine Sünden bereut hat und von ihnen getrennt hat, das heißt, dass er zu seinem stolz gestorben wurde. Er erlebt das Fest von Pessach in seinem eigenen Leben. Er lebt wie ein Hamatzer Brot. Er sündigt nicht mehr. Er hat sich in Heiligkeit dank die Liebe, die er für Yahshua HaMashiach gehalten und durch die Rachamin, die Gnade Yahshua HaMashiach. Also, dieses Fest bedeutet die erste Früchte. Man hat würdige Früchte von Reue. Er gibt würdige Früchte von Reue. Außerdem, er gibt Früchte für Yahshua HaMashiach. Das heißt, er bringt Seelen zu Yahshua HaMashiach. Füße. Falls eine Person keine Früchte trägt, Achtung, das heißt, dass es etwas schlecht in ihm gibt. Er hat geistlich nicht besser erlebt. Er lebt nicht wie Hamatzer Brot. Er gibt eine furchtbare Bezeugung. Die Leute sagen, er sei ein Heuchler. In der Gemeinde benimmt er sich so. Er scheint sehr heilig zu sein. Aber draußen ist er ein richtiger Dämon. Diese Person wird überhaupt keine Früchte tragen. Wir müssen viel Früchte geben. In das Fest von Schabbat gab Yahshua HaMashiach die Tora über. Er gab auch seinen Heiligen Geist, sein Ruach HaKodesh, den Gläubigen. Also, ein Gläubiger in Yahshua HaMashiach muss auch die Bedeutung der Tevila, die Taufe des Heiligen Geistes, erleben. Meine Lieben, hier und alle, die uns gerade hören, habt ihr schon alle Feste erlebt? Habt ihr schon zu eurem Stolz gestorben? Falls ihr noch nicht zu eurem Stolz gestorben seid, könnt ihr nicht wie ein Hamatzer Brot leben. Ihr könnt keine Früchte tragen. Wenn ihr keine Früchte von Reue habt, seid ihr nicht in der Lage, Seelen vor Yahshua HaMashiach zu bringen. Wenn ihr schon zu euren Sünden gestorben seid, lebt ihr wie Hamatzer Brot, wie ein Brot ohne Sünde. Ihr habt schon Früchte auf Reue gegeben und ihr habt schon Seelen vor Yahshua HaMashiach gebracht. Alles für die Herrlichkeit des ewigen Herrn und gut für euer Leben. Diejenigen, die schon die Taufe haben und nicht nur das Eintauchen ins Wasser, sondern auch die Taufe des Ruach HaKodesh, des Heiligen Geistes, alles ist für die Herrlichkeit Yahshua HaMashiach. Wenn der Heilige Geist, der Ruach HaKodesh, in ein Mensch lebt, wird diese Person nicht nur mit Yahshuas Geist gesiegelt, sondern Yahshua gibt ihr seine Gaben, damit der Name Hashem Yahweh verherrlicht wird. Yom Teruah, das nächste Fest. In diesem Fest wird das Natsal geschehen. Das ist der Tag der Rettung der Gläubigen. Im Yom Kippur wird Yahshua HaMashiach zurückkehren. Wie er unsere Sünden und Schulden vergibt, sollten wir auch alle vergeben, die uns verletzt oder beleidigt haben, um Yom Kippur richtig erleben zu dürfen. Falls jemand nicht vergibt, heißt es, dass diese Person nicht in Heiligkeit lebt. Sie hat noch nicht das Fest von Yom Kippur erlebt, das Fest Sukkot. Es wird auch Laubhüttenfest oder das Fest der Tabernakel genannt. Dies ist das Fest, in das man in das versprochene Land, das neue Jerusalem, eintreten wird. Das betrifft jeden, der an den Messias glaubt und ihm gehorcht. Wir gehen zum ersten Brief der Korinther. Meine Seele erhebt dich, Yahshua HaMashiach. Also, ersten Brief der Korinther, Kapitel 10, Vers 1 und 2. Baruch Hashem, Halleluja! Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Moses getauft worden, durch die Wolke und durch das Meer. meine Lieben, das hat einen sehr tiefen Zusammenhang. Denk mal, als Hashem Yahweh, Gott, Elohim, sein Volk aus der Sklaverei aus Ägypten herausholte. Das erste Ding, das Hashem Yahweh machte, war, dass das Volk das Mikwe, die Tevila, die Taufe, erhielten, damit die Hochzeit auf dem Berg Sinai geschehen konnte. Das ist die Bedeutung von was wir gerade in Korinther Kapitel 10 Vers 1 und 2 gelesen haben. Ich habe vorher gesagt, dass das Fest von Pessach bedeutet die Freiheit aus der Sklaverei. Hamatza bedeutet der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Baruch Hashem, alle Feste sind in eins verbunden. Bevor die Israeliten aus Ägypten weggingen, müssen sie alle ihre wichtigen Sachen, wie Sandalen, ihre Pilgerstäbe, ihre Bündel und so weiter dabei haben, weil sie während der Nacht gehen sollten. Das war in Hamatza, das Fest der ungesäuerten Brote. Unser Leben sollte so sein, wie ungesäuertes Brot. Wir gehen zu Deuteronomium Kapitel 16, Vers 8. Das Fest kommt von Hamatza, kommt bald. Meine Seele verehrt dich, Yahshua HaMashiach. Meine Lieben, wir müssen die Feste geistlich erleben. Wir müssen es tun. Wir wären eine Menge Heuchler, wenn wir es nicht machen würden. Ich entschuldige mich wegen des Ausdrucks, aber es wäre so, wenn wir zur Kehila kämen, tänzten und uns erfreuen, aber wir ein sündiges Leben weiterführen. Nein, das möchte Yahshua HaMashiach nicht. Devarim, Deuteronomium, Kapitel 16, Vers 8. 6 Tage sollst du ungesäuertes essen. Und am 7. Tag ist Festversammlung für Yahweh, deinen Elohim, Gott. Da sollst du keine Arbeit tun. Baruch Hashem. Also, der 7. Tag ist ein großer Schabbat. Ich werde bekannt geben, wenn Pesach beginnt. Wir werden uns den ersten Tag ausruhen und die nächsten Tage werden wir weiterarbeiten. Und der letzte Tag von Hamatza werden wir auch uns 24 Stunden ausruhen, weil es ein großer Schabbat ist. Die Tora sagt es. Wenn jemand sagt, nein, nein, mir interessieren die Feste nicht, das heißt, dass diese Person von nicht versteht. Wenn wir nicht die Feste kennen, verstehen wir nicht von der Erlösung der Welt. Man versteht von nichts. Die messianische Verpflichtung, logisch, es war Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach starb in Pesach. Manchmal stimmt Pesach mit dem Ostern der traditionellen Religion über. Aber Pesach hat nichts zu tun mit dem Ostern der traditionellen Religion. Ich erläutere es. Also, Yahshua HaMashiach starb in Pesach. Er hatte keine Sünde und er ist das Brot des Lebens. Meine Lieben, es sind zwei Sachen. Bitte schreibe sie auf. Yahshua hatte keine Sünde und er ist das Brot des Lebens. Das Brot ist die Tora. Genauso ist das Wasser. Es ist nicht, wie man es früher gedacht hat, dass man betet und die Hostie sich in das Körper von Christus verwandelt. So denkt man noch in der traditionellen Religion. Nein, es ist nicht so. Es bedeutet, aus seinem Wort essen. Der Sauerteig ist Synonym von Sünde. Der Sauerteig ist Synonym von Sünde. Deswegen heißt dieses Fest Hamatza, ohne Sauerteig. In diesem Fest erinnern wir uns daran, dass wir in Heiligkeit leben sollten. Ein Brot mit Sauerteig wird schnell schlecht. Der Schimmel fängt sich zu vermehren. Ein Brot, das keinen Sauerteig enthält, hält sich lange. Also, nochmal. Wir sollten wie Hamatzabrot leben und wir sind mit den Festen pflichtbewusst. Wir werden lesen, was Saul in Galaterbrief sagt. Kapitel 5, Vers 9. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Das werde ich in eine andere Predigt erklären, weil es einen Kontext in der Tora hat, wie wir es nicht vorstellen können. Also, ich habe gesagt, dass Yahshua Mashiach keine Sünde hatte und dass er das Brot des Lebens ist. Er ist das Brot ohne Sauerteig. Er ist das Brot ohne Sünde. Wir gehen zum Johannes, Johannan, Kapitel 6, Vers 31 bis 35. Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Yahshua zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose, hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Elohims Brot ist das, das vom Himmel kommt. Yahshua spricht hier selbst von ihm. Er ist selbst Elohim, Gott, Yahweh. Er ist der Adon. Ich lese weiter vor. Und gibt der Welt das Leben. Da sprach sie zu ihm. Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Yahshua aber sprach zu ihnen. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nicht mehr dürsten. Meine Lieben, er ist die Tora, das Wasser der Tora. Früher habt ihr Hunger auf Geschlechtsverkehr gehabt. Ihr wart dürstig nach Alkohol. Ihr habt Hunger auf Pornografie gehabt und so weiter. Jeder mit seinen eigenen Sünden, die man vorher hatte. Jetzt, in Yahshua HaMashiach, haben wir keine mehr solchen Hunger. Wir haben Hunger auf Yahshua, auf seine Tora, auf seine Feste, auf die Heiligkeit und so weiter. Wir sündigen nicht mehr. Baruch Hashem, das ist die geistliche Bedeutung. Im Leben bedeutet es nicht, dass wir verhungern oder verdünsten müssen, weil wir jeden Tag noch weiter trinken und essen werden. Yahshua HaMashiach meint Hunger und Durst in das geistliche Leben. Ich habe gesagt, dass die messianische Einhaltung ist, dass Yahshua im Pesach starb. Er hatte keine Sünde und er ist das Brot des Lebens. Wir haben es in der Bibel schon gelesen. Baruch Hashem. Als nächstes, Yahshua HaMashiach war das Weizenkorn, das in die Erde gesät wurde. Alles vorüber, Yahshua HaMashiach gesprochen hat, erfüllt sich. Man braucht Weizen, um Brot machen zu können. Man braucht das Korn, um Weizenkorn zu haben. Yahshua ist das Korn, er ist das Weizen und er ist das Brot des Lebens. Baruch Hashem, wir bereiten uns schon für die schönen Festen von der Sicht in Levitikus 23 befinden. Dort lesen wir, dies sind die Feste des Herrn Jahwes. Wir werden zuerst Pesach feiern und dann Hamatza und dann die anderen. Also, wenn wir tanzen, wir wissen, warum wir es tun. Alles steht in der Bibel und nicht, weil es der Pastor sagt. Also, wenn wir Hamatza feiern, wissen wir schon, dass Yahshua HaMashiach ein Hamatza-Brot war. Er lebte ohne Sünde. Und wir müssen ihn imitieren. Wir müssen wie ein Hamatza-Brot leben. Brot ohne Sauerteig. Ein Brot ohne Sünde. Und nur dann werden wir uns sehr erfreuen beim Tanzen zu dem König der Herrlichkeit. Baruch Hashem, diejenigen, die nicht verstehen, tanzen und machen viele Umdrehungen, wie ein Wirbel, aber sie verstehen von nichts. Meine Lieben, wir müssen die Feste verstehen. Wir gehen zum Johannes Kapitel 12, Vers 23. Bitte, hör gut zu und lernt die Zitaten auswendig. Lernt, was die Feste bedeuten. Alle hier und dort, liebe Geschwister, liebe Brüder, die Lehrer, die Geschwister der Lobserhebungen. Wir alle müssen wissen, dass wir Jahwe feiern. Also, wer hat Johannan? Johannes Kapitel 12, Vers 23. Gottes Wort sagt, Joshua aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, hier sprach er von sich selbst, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Baruch Hashem. Also, wenn Yahshua HaMashiach sagte, dass er sterben sollte, sollte es so geschehen. Und der Kontext ist sehr, sehr groß. Liebe Geschwister, der Grund, warum er starb, werden wir es in das Audio von Pesach hören. Wir müssen das Gleiche mit unserer Sünde tun. Wir müssen unsere Stolz entsagen. Und sobald wir es tun, dann werden wir wirklich wie ein Hamatzabrot leben. Es tut mir leid, dass ich es sehr oft wiederhole. Aber auf diese Weise werden wir das Thema besser verstehen. Ich habe gesagt, dass jedes Mal, wenn jemand wirklich sagt, dass Yahshua seinen Erlöser ist, er muss ihm gehorchen. Und biblisch gesprochen sollte diese Person alle Feste halten, sich erfreuen und vor allem sie alles auf ihr tägliches Leben auf geistliche Basis anwenden. Wenn jemand kommt zum Hamatza-Fest und tanzt, scheinbar erfüllt diese Person die Feste. Aber falls diese Person weiter ein sündiges Leben führt, ist sie kein wohlschmeckendes Brot vor den Augen Elohims, Hashem Yahweh. Sie ist ein Brot mit viel Sauerteig und Pilze. Sie ist sehr schmutzig. Ein Gläubiger erfährt geistlich Pesach. Was sollte er machen? Er sollte von den Krallen Hasatans schnell fliehen. Genau als Hashem Yahweh den Befehl den Israeliten, den Bene Israel gab. Ihr seid frei. Jetzt geh. Und zwar schnell. Sie gingen schnell während der Nacht weg. Es ist nicht, wie die Filme von Hollywood es zeigen. Es wird auch gezeigt, dass Moshe und das Volk während des Tages mit dem Sonnenstrahl weggingen. Nein, es war nicht so. Sie sind nicht während des Tages weggegangen, sondern während der Nacht. Und sie gingen sehr schnell weg. Yahweh sagte ihnen, isst euer Brot, aber zieht eure Sandalen nicht aus. Das heißt, alles sollte schnell geschehen. Also, wenn jemand sagt, ich möchte, dass Yahweh mein Herr ist, diese Person sollte ganz schnell aus der Krallen Hasatans herauskommen. Andernfalls wird Hasatan die Person zerstören. Man kann nicht sagen, na ja, ich möchte, dass Yahshua mein Herr wird. Aber ich gehe Stufe nach Stufe. Zuerst trenne ich mich von dem weltlichen Fernseher. Nach einem Monat werde ich keine weltliche Musik mehr hören. 3 Monate später werfe ich alle meine Schallplatte weg. 4 Monate später werfe ich alle pornografische Filme und Literatur weg. Nein, meine Lieben, so geht es nicht. Man muss schnell reagieren. Andernfalls wird Hasatan Vorteile über eure Gesundheit, über eure Wirtschaft, überall, und er wird eine ganze Familie zerstören. Ist es klar? Baruch Hashem, Yahweh. Also, alles muss schnell geschehen, genau wie die Bnei Israel damals reagierten. Wir müssen wie Gottes Elohims Kinder leben. wie ein Hamatza-Brot, Brot ohne Sauerteig. Unser sündiges Leben soll tot sein und wir müssen ein neues Leben in Yahshua HaMashiach erfahren. Wenn jemand sich von allen Sünden sehr schnell getrennt hat, dann überquert ein Gläubiger in Yahshua HaMashiach das Rote Meer und gibt seine ersten Früchte. Vorher kann er es nicht tun. Welche Früchte kann eine hochmütige Person geben? Stolz. Nur Stolz. Eine Person, die ihren Stolz entzogen hat, wird nicht mehr zornig, nicht mehr hysterisch. Sie wird nicht mehr die neurotische Person von damals. Nur dann merkt man eine Änderung in der Person. Ihre eigene Familie wird sagen, Mutter, Vater, Onkel und so weiter. Sie werden sagen, du bist ganz anderes. Du bist nicht mehr die Person von vorher. Jetzt siehst du fröhlich, glücklich und zufrieden aus. Wisst ihr warum? Weil die Person Shalom Frieden hat. Sie hat Yahshua HaMashiach in ihrem Herz. Jemand, der die Feste nicht erlebt hat, ist er sehr verloren. Er ist mehr verloren als Hasatan, weil Hasatan weiß genau, wo er enden wird. Er wird in die Höhle enden. Aber die Leute wissen nicht, ob sie zum Himmel oder zur Höhle gehen werden. Fragt jemanden, ob er oder sie weiß, ob sie oder er zum Himmel oder zur Höhle gehen wird. Die Person hat keine Ahnung, was sie antworten soll. Also, sie ist mehr verloren als Hasatan. Meine Lieben, ist es klar? Wenn eine Person wie ein Hamatza-Brot lebt, wird sie in der Ruach HaKodesh getauft. Sie bekommt ihr Tevila in den Ruach HaKodesh. Aber sie muss alle Feste erlebt haben. Niemand darf sagen, ich war in den Heiligen Geist getauft. Ich rede in Zungen. Nein, nein. Es sind Lügen Hasatans. Eine Person kann nicht in den Ruach HaKodesh, in den Heiligen Geist, getauft werden, wenn sie die vorige Feste nicht erlebt hat. Falls eine Person ist in eine Ex- oder Ex-Gemeinde und sie sagt, sie erhielt den Heiligen Geist, aber sie hat keine Ahnung von Pesach, sie weiß nicht, dass man wie ein Hamatza-Brot leben sollte, sie kennt keine Jahwesfeste und sie hat keine Früchte von Reue. Wie kann sie von dem Heiligen Geist getauft werden? Das ist nicht möglich. Außerdem, die Taufe ist nur für die Kinder Israels. Man muss unbedingt zu Israel kommen. Baruch Hashem. Also, die Feste haben eine Ordnung. Yahshua HaMashiach ist ein Gott, ein Elohim von Ordnung. Das steht in Bereshit Genesis und in dem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 14, Vers 40. Elohim ist ein Elohim von Ordnung. Wir haben einen Gott, Elohim von Ordnung. Halleluja. Man darf nicht zuerst Shabbat und danach Pesach feiern. Nein. Zuerst kommt Pesach, Hamatza, Bikurim und so weiter. Ich wiederhole. Wenn jemand alle Feste erlebt hat, darf sie in den Heiligen Geist getauft werden. Danach kommen die Gaben des Ruach HaKodesches. Und der ewige Vater rüstet diese Person aus. Damit, wenn sie für eine kranke Person betet, wird die kranke Person wegen des Gnade Gottes geheilt. Diese Person darf auch Dämonen natürlich in den Namen Yahshua HaMashiach rauswerfen. Jahwes Wunder werden durch diese Person gemacht, weil diese Person nicht gewidmet hat und lebt wie ein Hamatza-Brot. Meine Lieben, ich werde eine sehr wichtige Unterbrechung machen. Alles, was ihr in den Fernsehen gesehen habt und das Schreien, das man in den verschiedenen Religionen gehört hat, es sind nur Schreien, sonst nichts. Eine Person kann nicht getauft werden, wenn sie nicht die Feste vor Shavuot erlebt hat. Yahshua HaMashiach ist schön. Er gibt einen Befehl und der Befehl sollte gemacht werden. Wenn jemand noch Stolz hat, wie kann er den Ruach Gottes haben? Natürlich nicht. Derjenige, die Wunder durch diese Person macht, ist der Dämon. Er hat nur bestimmte Macht, die Hashem Yahweh ihm erlaubt. Also, meine Lieben, das Wichtigste dieser Predigt ist, dass ihr diese Feste auswendig lernt. Pesach, Hamatza, Bikurim, Shavuot, Yom Kippur, Yom Teruah und Sukkot. Wie gesagt, im Pesach starb Mashiach. Wir müssen auch auf unsere Sünde sterben. Baruch Hashem, Hamatza, das nächste Fest. Yahshua ist das Brot des Lebens. Er lebte ohne Sünde und wir sollen ihn nachbilden. Ein Brot mit Sauerteig zersetzt. Und wir wollen das nicht für unser Leben. Wir brauchen das Leben. Mashiach Yahshua. Baruch Hashem. Das nächste Fest. Bikurim Omereshit. Das Fest der ersten Früchte. Wir müssen Früchte für Mashiach bringen. In Shavuot wird der Ruach HaKodesh fallen. Ich möchte etwas Wichtiges erklären. Als die Talmidin, die Jünger und die Frauen an einem Ort beieinander waren, erhielten sie den Heiligen Geist. Sie wurden alle erfüllt von dem Ruach HaKodesh. Das steht in Apostelgeschichte Kapitel 2. Sie haben Shavuot gefeiert und sie wurden alle von dem Heiligen Geist erfüllt. Nochmal, meine Lieben, es war das Fest von Shavuot, das die Apostel damals hielten. Ist es klar, meine Lieben? Halleluja! Yom Teruah ist das Fest der Töne des Shofars. Und im Yom Kippur wird die Rettung der Gläubigen geschehen. An diesem Fest wird das zweite Ankommen Yahshua HaMashiach zur Erde geschehen. Wir gehen zum Sacharja, Kapitel 14, Vers 4. Gesegnet ist Yahshua HaMashiach. Habt ihr es gemerkt, meine Liebe? Alle Feste haben mit Yahshua HaMashiach zu tun. Absolut alle. Auch alles, was in der Bibel steht. Unsere Erlösung liegt an Yahshua HaMashiach. Es ist auch wichtig, ob jemand die Feste erlebt oder nicht. Jemand, der keine Ahnung von der Feste hat, trägt seine Bibel unter dem Arm, aber er versteht nichts. Auch jemand, der noch ein Geizhals, ein Habgierig, ein Lüstling, ein Ehebrecher, ein Dieb ist, kann nicht behaupten, dass er zum Himmel gehen wird, da er auch keine Ahnung von den Festen hat und noch in Sünde lebt. Man muss den alten und den neuen Bund verstehen zu können. Die ganze Bibel sollte man folgen und nicht nur ein Teil. Yahshua HaMashiach sagte in Matthäus Kapitel 5, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz, die Tora oder die Propheten aufzulösen. Gesegnet ist sein Name. Also, er kam nicht, die Tora aufzulösen. Und die Feste sind in der Tora. Wie kann jemand die Festen, wie es ihm gefällt, auflösen? Wer hat gesagt, dass wir die Feste nicht mehr feiern sollen? Die Feste sind ewig. Wir haben es in Psalm 119 gelesen. Wir gehen jetzt zum Sacharja, Kapitel 14, Vers 4. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, von Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, so dass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Bitte, schreibe auf, meine Lieben. Dieser Tag ist Yom Kippur, der Tag, an der Yahshua zur Erde zurückkehrt. Gesegnet ist sein Name. Liebe Geschwister, die Erde wird in jener Zeit beben. Das letzte Fest ist Sukkot. In dem messianischen, prophetischen Kontext bezieht Sukkot sich auf das Ära des Millenniums. Baruch Hashem. Wir gehen zum 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 6. Was wir in diesem Brief lesen werden, steht auch das Gleiche. In Galater Kapitel 5, Vers 9. Meine Lieben, bitte, passt gut auf was Shaul uns lehren wird. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein weniger Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Ein wenig. Nur ein wenig von der Sünde. Nur ein wenig ruiniert das ganze Leben. Sei nur ein bisschen brecherisch. Schaut nur ein bisschen Pornografie. Hat nur ein bisschen Geschlechtsverkehr. Und ihr werdet die Konsequenzen erleben. Versteht ihr? Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Shaul, Paulus, meinte, dass ein bisschen Sauerteig alles ruiniert. Es ruiniert das ganze Leben. Also, ihr Brüder und Schwester, die neu geboren sind, ihr, die an Yahshua glaubt, ihr, die die Feste geistlich und auch hier in der Kehila erlebt habt, ihr, die schon Pesach erlebt hat, ihr, die schon auf euren Stolz, euren Habsucht, Habgier, eure Lügen gestorben seid. Also, ihr lebt schon wie Hamatza Brot, ohne Sauerteig. Ihr sündigt nicht mehr und lebt in Heiligkeit. Ihr, das schon Bikurim erlebt habt und Früchte gibt, das ist in dem vierten Fest, nämlich Schabbat, wird in euch alles erfüllt. Ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Halleluja! Halleluja! Der Heilige Geist kann nicht leben in einer Person, die noch sündigt. Er kann nicht. Das ist nicht möglich. Wie kann er in dieser Person Unterkunft finden? Ich wiederhole. Wenn man behauptet, man habe den Heiligen Geist bekommen, man fragt ihn, was hast du gefühlt? Ja, ein bisschen Wärme. Und warum sündigst du weiter? Es ist deutlich, dass diese Person nicht den Heiligen Geist erhalten hat. Was sie erhalten hat, ist nur ein Dämon. Und glaubt mir, meine liebe Geschwister, nach meiner Erfahrung, wenn ich eine dämonische Befreiung durchführe, höre ich eine große Menge von Lügen. Einmal gab es einen jungen Mann, der sich in einem Ex-Gemeinde in irgendwelchen Bundesland in Mexiko versammelte. Man fragte ihn, möchtest du den Heiligen Geist erhalten? Ja, sagte er. Der Pastor sagte ihm, stellt dein Denken leer. Das war ein großer Fehler, weil die Dämonen in diese Personen reingingen. Das ist ein Teil des Neuen Age. Also, dieser junge Mann erhielt drei Dämonen. Ihm wurde gesagt, dass er den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist bekommen würde. Nein, es war nicht so. Er bekam drei Dämonen. Zwei Tage später wälzte er sich wie ein Schwein und er bewegte sich wie eine Schlange. Die Frage ist, erhielt er den Heiligen Geist? Natürlich nicht, meine Lieben. Sieht mal, wie gefährlich es ist, wenn man das Denken leer stellt. Dieser Pastor ist ein Sohn Hasatans. Wie hat er verlangt, dass der junge Mann sein Denken leer stellte, um den Heiligen Geist erhalten zu dürfen? Warum lehrt man nicht zuerst die Feste des Herrn und dass man ohne Sünde leben muss? Weil der Pastor kennt die Feste nicht und er interessiert sich nicht daran. Ihm interessiert nur das Geld. Also, ein bisschen Sauerteig säuert den ganzen Teig durch. Baruch Hashem. Meine Lieben, ich sage es euch, weil ich euch liebe. Sündigt nicht mehr. Und ich auch nicht. Ich werde nicht sündigen. Und ihr auch nicht. Wenn wir ein bisschen die Tür Hasatan aufmachen, wird er reinkommen und uns zerstören. Erlaubt es nicht. Wir leben schon in Heiligkeit. Wir müssen so bleiben. Bleib so. Falls einige von euch noch nicht ein heiliges Leben lebt, lebe in Heiligkeit und erlebe geistlich die Feste des Herrn. Baruch Hashem. Halleluja. Versteht ihr? Also, das Feste, das bald kommen wird, ist Hamatza. Wir müssen es ohne Sünde feiern. Wir müssen keine Sünde haben. Weltweit sagen viele Leute, die Tora ist nicht mehr gültig. Man hat die Tora als das Gesetz übersetzt. Also, sie sagen, die Tora ist nicht mehr gültig. Wie merkwürdig. Wie komisch. Hier in der Bibel steht, dass Paulus, Saul, ihnen die Feste lehrte. Meine Lieben, ihr werdet es gleich selbst lesen. Er lehrte die Tora. Wir haben schon auch über das Fest in Levitikus Kapitel 23 gelesen. Ihr werdet es auch in den Neuen Bund, schlecht übersetzt als Neues Testament, lesen. Also, es ist ein Bund und kein Testament. Paulus, Saul, lehrte die Feste Hashem Yahweh. Die Korinther waren Griechische und sie ehrten eine ganze Reihe von Dämonen. Saul hatte eine Gruppe von Korinther und lehrte ihnen die Tora. Und sie fingen an, die Tora Hashem Yahweh anzuhalten. Merkt, was im 1. Korintherbrief Kapitel 5, Vers 7 steht. Ich möchte, dass ihr alles das Kapitel habt und mir beim Vorlesen folgt. Gottes Wort sagt, darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuerte seid. Denn auch wir haben ein Pesachlamm, das ist Mashiach, der geopfert ist. In Vers 8 lesen wir, darum lasst uns das Feste feiern, nicht im alten Sauerteig. Also, meine Lieben, das Fest steht im neuen Bund. Paul, Saul, lehrte den Korinther die Feste. Feier die Feste von Yahshua HaMashiach. Hält die Feste. Ich lese weiter vor. Lass uns die Feste feiern. Nicht im alten Sauerteig. Auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Es ist die Wahrheit und keine Lüge. Die Heuchelei ist eine Lüge. Yahshua sagt, dass der Sauerteig ist gleich wie die Heuchelei. Im Psalm 119 steht, ich hasse die Wankelmütigen und liebe deine Tora. Eine Person, die heuchlerisch ist, ist die allerletzte, das existieren kann. Sozusagen. Sie ist doppelzüngig. Sie ist verräterisch und verschämt. Die Person ist sehr gemein und scheinheilig. Also, wir werden lesen, was Yahshua HaMashiach in Lukas Kapitel 12, Vers 1 sagt. Unterdessen kamen einige tausend Menschen zusammen, so dass sie sich untereinander traten. Da fing er an und sagte zuerst zu seinen Jüngern, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das ist die Heuchelei. Also, wer waren die Pharisäer? Die Pharisäer waren nicht alle gemein. Es gab eine Gruppe, die viele Gebote über die Gebote Hashems erfunden hatte. Sie waren echte Diebe. Genau wie die Pastoren weltweit heutzutage. Falls Yahshua HaMashiach jetzt zur Erde käme, wir selbst sehnen uns nach seinen Rückkehr. Gesegnet ist sein Name. Also, wenn er käme, würde er bestimmt den Pastoren sagen, dass sie Heuchler sind, wie die Pharisäer damals waren. Alles, was ihnen interessierte, war das Geld. Deswegen nahm Yahshua HaMashiach eine Peitsche und vertrieb alle aus dem Tempel. Was würde Yahshua HaMashiach heute mit der Gemeinde und der ehebrecherischen, diebischen, Lügner, Satans Pastoren weltweit tun? Er wird jeden Tag nach seinen Taten verurteilen. Jedes Mal, wenn ich mit einem Pastor spreche, sage ich ihm, es ist besser, dass sie Reue empfindet und an den wahren Elohim Gott glaubt. Yahshua HaMashiach ist sein Name. Leider wollen die meisten Pastoren darüber nicht wissen. Sie bevorzugen, bei der Häusler zu sein. Und ihr Konto wird größer und größer. Mit den Zehntel der Gemeinde. Wir gehen zu Markus Kapitel 8, Vers 15. Hier wird von einer anderen häuslerischen Person berichtet. Meine Lieben, passt gut auf, dass Jascha uns nicht Heuchler nennt. Stellt euch vor, dass der König der Herrlichkeit uns Heuchler nennen würde. Wir sollen in Heiligkeit leben. Baruch Hashem. Markus Kapitel 8, Vers 15. Und er gebot ihnen und sprach: Schaut zu und seht euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor den Sauerteig des Herodes. Erhebt sei Jeschua HaMashiach. Wir gehen zum Lukas Kapitel 13, Vers 20 und 21. Halleluja! Und wiederum sprach er: Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner mengte, bis es ganz durchsäuert war. Baruch Hashem, genau wie der Sauerteig sich mit dem Teig mischt. Baruch Hashem prophezeit, dass das Böse würde in diese Ära in die Welt reinkommen und das Böse würde überall eindringen. Jeschua prophezeite es, da er der Prophet der Propheten ist. Bitte, hör gut zu. Nur ein Rest von Personen weltweit wollen die Heiligkeit, wie du und ich. Wir sind ganz wenig. Wir lieben die Heiligkeit. Wir fürchten uns vor Elohim, Gott. Wir passen auf, dass wir nicht sündigen. Ich wiederhole, nur ganz wenige Leute lieben und wollen die Heiligkeit. Jeschua meinte es mit diesen Versen. Denk mal daran, wie viele Leute weltweit gibt. Der Sauerteig war da und drang in alle ein. Was machen die Leute jetzt? Glaub nicht, dass sie etwas konstruktiv machen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr zur Straße gehen würdet und fragen würdet, woran die Leute denken, ihr werdet diese Antworten bekommen. Naja, ich gehe nach Hause, um die Unterhaltungsserie zu schauen. Es sind nur Programme mit ehebrecherischen und verfluchten Inhalt. Und der gute, angesehene Mann würde antworten: Ich überlege mir, zu welchen Kneipe heute Abend gehe. Eine andere Person würde antworten: Ich denke, wie ich meinen Kumpel überlisten kann. Fast alle denken nur an etwas Böses zu tun. Ihr nicht. Ihr würdet antworten: Ich möchte zur Kehila, um Jeschua anzubeten. Nur wenige Leute denken so. Der Sauerteig drang schon in die ganze Welt ein. Die Welt liebt mehr die Dunkelheit. Wie schade. Ich werde euch ein Beispiel geben. Stellt euch vor, dass ich gestohlenes Geld hätte. Wenn ich in der Dunkelheit wäre, wüsste man nicht, dass ich dieses Geld habe. Aber sobald ich in das Licht komme, würde man merken, dass ich ein Dieb bin. Versteht ihr? Das ist ein Grund, warum man nicht zum Jeschua kommt. Man will nicht ans Licht kommen, damit seine Werke nicht tadelnswert sind. Man versteckt sich wie eine Ratte. Es ist eine Schande, dass man es tun. Ich habe vorher gesagt, dass die meisten Leute wollen keine guten Werke machen. Sie wollen das Böse machen. Das Böse. Das Böse. Die Arbeiter aller Art sagen: Ich nehme diesen Bleistift mit. Er gehört mir. Aber er ist dir nicht. Er gehört zum Büro. Mir ist es egal. Ich nehme auch die Heftmaschine. Fast jeder stellt. Aber ihr nicht. Gesegnet sei Jeschua HaMashiach. Ihr habt verstanden, dass es ein Gott gibt, der richtet. Halleluja! Die Pharisäer lehnten das Werk in den Ruhetag, in Schabbat ab. In Lukas Kapitel 13 wird darüber berichtet. Jeschua HaMashiach heilte eine Frau, die einen Geist von Krankheit hatte. Die heuchlerischen Pharisäer lehnten es ab. Ich sage es nicht. Jeschua sagt es. Dadurch kam das Unglück zum Welt. Also, Nummer 1. wir müssen wie Brot ohne Sauerteig sein. Nummer zwei, wir müssen nicht erlauben, dass nur ein bisschen Sauerteig in unser Leben eindringt. Nummer drei, wir müssen verstehen, dass die Festen den biblischen Kodex haben, um die Geschichte Israels zu verstehen. Ich wiederhole, die Festen haben den biblischen Kodex, um die Geschichte Israels zu verstehen. Sie haben den Inhalt von dem Prozess der echten Gläubigen, den echten Kadosh in Yahshua HaMashiach. Die Festen erhalten den ganzen messianischen Kontext. Und alle Feste zeigen Yahshua HaMashiach. Sie gehören Yahshua HaMashiach. Und jeder Gläubige muss sie erleben. Falls eine Person die Feste noch nicht erlebt hat, geistlich gesprochen, wird sie in die Hölle enden, da diese Person keine Ahnung hat, was Reue ist. Das ist sehr wichtig zu wissen, weil wir in der Dämmerung des dritten Tages leben. Und Yahshua wird bald kommen. In der Natur schreit schon alles, dass Yahshua bald kommen wird. Wir gehen zu Matthäus Kapitel 18. Wir müssen uns wie Kinder benehmen. Meine Seele erhebt dich, Yahshua HaMashiach. Also, was lehrte Shaul? Er lehrte die Tora und die Feste Hashems. An wen? An die Korinther, die Griechische waren. Enorm. Nicht wahr? Sehr wertvoll. Also, Matthäus Kapitel 18, Verse 1 bis 5. Gottes Wort sagt, zur derselben Stunde traten die Jünger zu Yahshua und fragten, wer ist doch der Größte im Himmelreich? Yahshua rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinen Namen, der nimmt auf mich auf. Ich werde euch erklären, was Yahshua damit meinte. Bitte passt gut auf. Der Vers 1 sagt, zu derselben Stunde traten die Jünger zu Yahshua und fragten, wer ist doch der Größte im Himmelreich? Meine Lieben, ihr habt schon die Antwort, weil ihr schon Matthäus 5, Vers 19 gelesen habt. Also, der Größte ist derjenige, der die Gebote hält und sie lehrt. Es sind Worte von Yahshua HaMashiach und nicht meine Worte. Verse 2 und 3. Yahshua rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet nicht ins Himmelreich kommen. Was ist ein Kind? Ein Unschuldig. So sollten wir sein. Hamatza. Ohne Sünde. Ohne Sauerteig. Ohne Boshaftigkeit. Man sagt, dass ein erstgeborenes Kind keine Erbsünde hat. Das existiert nicht in der Bibel. Das ist nicht in der Bibel. Ihr sollt an die Bibel glauben und nicht an den Mensch. Ein Kind bis zum dritten oder vierten Lebensjahr ist ein Unschuldig. Danach fängt es Boshaftigkeit zu haben. Ein Kind ist unschuldig. Ein Kind ist kadosch, heilig, vor den Augen Yahshua HaMashiachs. Wegen der Generationsflüsse gibt es Ausnahmen. Leute werden untereinander verflucht. Das sagt die Tanach, die Bibel. Ich sage es nicht, respektlos. Wir müssen nur wie die Kinder sein. Kinder fragen immer, Vater, warum dies, warum das und so weiter. Sie fragen immer mit Ehrlichkeit, mit der Wahrheit und nicht mit Boshaftigkeit. Kinder sind gut. Wenn ich eine Rede halte, sage ich, dass die Kinder Beton oder Knetemasse sind. Ich sage es nicht respektlos. Wir Eltern formen unsere Kinder, wie wir es möchten. Wir formen sie nach der Tora, Yahweh, und nicht nach unseren Ideen. Wenn wir sie nach der Tora formen, werden sie gesund und in Heiligkeit aufwachsen. Und irgendwann, wenn sie sterben, werden sie in das Himmelreich kommen. Glücklicherweise werden die Kinder dieser Generation nicht mehr erwachsen. Die Zeit ist sehr nah. Joshua kommt bald. Kinder haben keine Boshaftigkeit. Vers 4 sagt, wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie das Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Also, Joshua HaMashiach sagt, dass derjenige, der sich erniedrigt wird, erhebt und derjenige, der sich erhebt, wird erniedrigt. Die Bescheidenheit bedeutet, nicht hochmütig zu sein. Der Stolz ist eine schreckliche Sünde. Aus dem Stolz entfalten sich alle Sünden. Der Krieg und die Eheprobleme geschehen unter anderem wegen des Stolzes. Man will seine Überlegenheit durchsetzen. Deswegen wird in dieser Kehila gelehrt, dass wenn man Sport treiben möchte, sollte man es allein tun. Man sollte nicht im Wettbewerb sein. Andernfalls wird sich das Fleisch durchsetzen. Und ihr könnt sagen, ich bin besser als der Bruder da. Und ihr sündigt. Der Sauerteig ist eingedrungen. Und Hasatan kann euch zerstören. Und nur wegen eines Fußballspiels. In Vers 5 steht, und wer ein solches Kind aufnimmt, in meinen Namen, der nimmt mich auf. Also, es ist biblisch, dass wir auf unsere Kinder aufpassen. Und vor allem, wenn es um unsere Kinder geht. Vater, Mutter, Ehepaare, die mich hört, ihr sollt eure Kinder nach der Tora erziehen. Sie müssen euch fürchten. Sie sollen in Heiligkeit leben. Sie sollen euch nicht mit Blicken verschlingen. Ihr seid, die die Befehle gibt und nicht eure Kinder. Die Kinder, die schon das Haus verlassen haben, weil sie schon erwachsen sind, das ist eine andere Situation. Aber während eure Kinder unter eurem Schutz sind, sollt ihr euren Kindern die Tora von Joshua HaMashiach beibringen. Meine Lieben, Joshua hat uns wegen seiner Rahamin, seiner Gnade, schöne Sachen enthüllt. Um das Brit Hadashah, den neuen Bund, die gute Nachrichten, das Evangelium, zu leben, wie er es fordert, wie er es verlangt. Wir glauben an Joshua HaMashiach. Wir sind durch sein gesegnetes Blut erlöst. Ja, Halleluja. Also, wir müssen ihn gehorchen. Gestern haben wir in Hebräer Kapitel 5, Vers 9 gelesen, dass er für alle ist, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Die Feste, die wir hier feiern, werden wir in das Millennium feiern. Bitte, pass gut auf was ich sagen werde. Wenn jemand sagt, ich werde in das Millennium mit Joshua HaMashiach regieren, aber wie? Diese Person hat weder den Schabbat noch die Festen körperlich und geistlich erlebt. Was wird diese Person in das Millennium lehren? Diese Person hat keinen Teil in das Millennium. Sie wird nicht in das Millennium regieren. Joshua HaMashiach sagt, dass er uns Könige und Propheten gemacht hat. Na gut, das gilt nur für die Bene Israel und für diejenigen, die die Tora und die Feste halten. Und für diejenigen, die die Feste verstehen. Joshua HaMashiach wird auf der Erde 1000 Jahre regieren. Ich werde euch ein Beispiel geben. Verzeihe mir, es ist etwas grob. Joshua wird niemanden fragen, mein Sohn, hast du den Schabbat und meine Feste gehalten? Nein, ich habe den Sonntag und Weihnachten gehalten. Naja, trotzdem darfst du mit mir regieren. Natürlich nicht. Lügt euch nicht. Nur diejenigen, die die Tora und die Feste halten, werden mit Joshua HaMashiach regieren. Niemand darf mit Joshua regieren, der seine Tora und seine Feste nicht hält. In das Millennium wird niemand den Sonntag halten. Es ist der Schabbat. Baruch Hashem, wir halten den Schabbat, so wir dürfen mit Joshua HaMashiach regieren. Wir gehen zum Lukas Kapitel 10, Vers 21 und 22. Man glaubt immer recht zu haben und will das Wort Elohims nicht gehorchen. Der ewige Vater hat uns viel enthüllt. Wir müssen es schätzen. Erinnert euch daran, dass es nur ein Elohim, ein Gott gibt. Also, Lukas Kapitel 22, Verse 21 und 22. Gottes Wort sagt, zu der Stunde freute sich Joshua im Heiligen Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Adon, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Wissen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Noch wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Bitte merkt ihr, dass Yeshua HaMashiach offenbart seine Tora an wen er möchte. Er offenbart seine Tora an wem ihn fürchtet. Das findet man in den Psalmen. Jemand, der Gott nicht gefürchtet hat, wird Gott ihm seine Tora nicht offenbaren. Diese Person wird niemals wissen, was ein Schabbat ist, auch wenn sie vom Schabbat gehört hat. Sie wird niemals wissen, was Pesach, Hamatzah, Bikurim, Shavuot und die anderen Festen sind. Sie wird nicht wissen, weil Joshua wird ihm es nicht offenbart. Also, meine Liebe, bitte hör gut zu. Ihr habt gut verstanden, dass wir die Tora halten sollen. Und es ist, weil wir bescheiden sind. Und die Herrlichkeit ist nur für Joshua HaMashiach. Er hat seinen Blick auf uns fixiert und er sagte, ich werde ihnen meine Tora enthüllen. Und er tat es. Deswegen halten wir seine Tora. Wir tanzen und preisen. Jetzt tragen die Männer Talit und ihr, meine liebe Schwester, trägt euer Parochet. In Versen 23 und 24 von Lukas Kapitel 10 steht, und er wandte sich zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen allein, selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und jenige sehen, was ihr seht, und haben's nicht gesehen und hören, was ihr hört, und haben's nicht gehört. Meine Lieben, wir haben das Privileg, diese schöne Epoche leben zu dürfen. Bald wird Joshua HaMashiach zur Erde kommen. Die Zeit der Wiederherstellung ist gekommen, dankt Joshua HaMashiach. Er wird kommen, wenn alle Sachen wiederhergestellt sind und wenn jemand sich nicht mehr wiederhergestellt möchte. Gesegnet ist sein Name. Er stellt alles wieder her. Sein Name ist Joshua. Der richtige Tag der Anbetung ist der Schabbat. Wir haben schon seine Feste genannt. Die Jünger lehrten alle diese richtigen Sachen. Halleluja! Meine Lieben, wir sind nicht besser als der Prophet Daniel. Daniel hat die Erscheinung, die er sah, nicht verstanden. Er hat sie nicht verstanden. Er hatte viele Erscheinungen gehabt. Jetzt wurde vieles enthüllt. Die Siegel wurden schon aufgemacht. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Der prophetische Kontext der Siegel werden wir in das Thema von Eschatologie lernen. Dazu gehört die letzten Zeiten. Liebe Geschwister, es ist sicher, dass ihr angefangen habt, Träume und Erscheinungen zu haben. Sie kommen von Joshua HaMashiach. Meine Lieben, weil ihr in einer messianischen Kehila seid, habt ihr schon körperlich und geistlich Pesach erlebt. Ihr seid auch zu eurem Stolz und Sünden gestorben. Ihr seid wie ein Hamatza-Brot. Ihr habt keinen Sauerteig und keine Sünden mehr. Und es ist besser, dass ihr so bleibt. Es ist besser, dass wir nicht mehr sündigen. Wir haben angefangen, Früchte für die Herrlichkeit Joshua HaMashiach zu tragen. Alle, die Taufe, die Tevila des Ruach HaKodesh, des Heiligen Geist haben, benutzt die Gifte, die Joshua HaMashiach euch gab. Baruch Hashem. Viele denken, dass die Tora gegeben wurde, als Mose vom Berg Sinai runter zurückkehrte. Und es ist so. Bitte, hör gut zu. Vorher, als die Tora überliefert wurde, hat man schon den Schabbat gehalten. In der Bibel befindet ihr viele Zitate. Bitte, untersucht sie und ihr werdet sehen, dass es so war. Bevor Mose zur Welt kam, machte schon Abraham Brot ohne Sauerteig. Wir gehen zum Genesis, Bereshit, Kapitel 18, Verse 1 bis 8. Gesegnet ist Yahshua Mashiach. Gottes Wort sagt, und der Herr erschien ihm im Hain Mamre, während er an Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er entgegen vor der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach, Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so gehe nicht an diesem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch einen bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz labt. Danach mögt unterziehen, denn darum seid ihr beim euren Knecht vorübergekommen. Sie sprachen, tu, wie du gesagt hast, Abraham. Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, eile und menge dreimal feinstes Mehl, knete und backe Kuchen. Meine Lieben, Abraham eilte sich und rannte. Halleluja, so sollten wir die ganze Zeit sein. Alle Sachen sollten wir schnell machen. Evangelisieren, die Tora lehren, beten, fasten, immer rennen. Alles sollte für Hashem Yahweh schnell gemacht werden. Und exzellent gemacht werden auch. Meine Lieben, ich lese weiter fort. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab es dem Knecht, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf. Liebe Geschwister, bitte passt gut auf, was ich über die Milch sagen werde. Es gibt erfundene Gebote über die Gebote Hashems. Man sagt, dass man Fleisch und Milch nicht zusammen essen darf. Hier steht, dass man es essen darf. Ich lese weiter vor. Und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum und sie aßen. Ich werde nochmal eine Unterbrechung machen. Wir haben viele junge Geschwister, die ins Internet schauen und sie bekommen viel Information. Aber nicht alles ist richtig, meine Lieben. Ihr sollt Unterscheidungsvermögen haben. Falls ihr etwas nicht kennt, bitte kommt zum Büro und fragt. Ich kann dir sagen, ob das stimmt oder nicht. Also, man darf Milch mit Fleisch essen. Hier steht es, und das steht in der originalischen hebräischen Bibel. Baruch Hashem, was für Brot hat Abraham gebacken? Lot, seine Neffe, lernte alles von Abraham. Wir gehen zum Genesis Kapitel 19, Vers 1 bis 3. Die zwei Engel kamen nach Sodom am Abend. Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und neigte sich bis zur Erde und sprach, siehe, liebe Herren, kehrt doch ein im Hause eures Knechtes und bleibt über Nacht. Lasst eure Füße waschen und brecht früh morgen auf und zieht eure Straße. Aber sie sprachen, nein, wir wollen über Nacht im Freien bleiben. Da nötigte er sie sehr und sie kehrten zu ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl und backte und gesäuerte Kuchen und sie aßen. Also, die Tora ist ewig. Adam wusste, dass man die Tora halten sollte und nicht den Sonntag. Er wusste, dass Gott, Hashem, die Erde und der Himmel in 6 Tage schuf und dass er, Adam, am 7. Tag sich ausruhen sollte. Bitte, pass gut auf. Yeshua HaMashiach. Von wem spreche ich? Ja, vom Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem. Yeshua HaMashiach. Nachdem er auferstanden wurde, hielt er das Fest von Hamatza. Also, wie sagt man, dass die Torah nicht mehr gültig ist? Die Torah ist ewig und für immer. Gesegnet ist Yeshua HaMashiach. Yeshua starb im Pesach. Als er am 3. Tag auferstanden wurde, war noch das Fest von Hamatza zu feiern, weil das Fest 7 Tage lang dauert. Also, er hielt das Fest von Hamatza nach seiner Auferstehung. Wenn Yeshua HaMashiach das Fest von Hamatza hielt, wer sind wir, dass wir nicht das Fest halten? Wir gehen zum Lukas, Kapitel 24, Verse 30 und 31. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brachte es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Dies, meine Geschwister, ist das Fest von Hamatza, Baruch Hashem, und ihr werdet sagen, zeigen Sie uns, wie Sie es beweisen können. Yeshua war nur 3 Tage unter der Erde, und das Fest dauerte 7 Tage lang. Also, das Fest war noch nicht zu Ende, als Yeshua auferstanden wurde. Ich lese den Vers 25 vor. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens, all denn zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Mashiach dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Einige Jünger waren traurig. Sie sagten, wir hatten Glaube, dass er der Messias von Israel war. Aber er ist tot. Aber nein, er erschien ihnen schon auferstanden und hielt Hamatza mit ihnen. Baruch Hashem. Bitte, schließt jetzt eure Bibel. Sitzen bleiben mit den Augen sehr offen. Schließe nicht die Augen. Verehrt ist Yeshua HaMashiach. Geschwister, hört gut zu. Der alte Bund verflecht sich mit dem neuen Bund und der neue mit dem alten. Wenn man den alten Bund nicht versteht, wird man den neuen Bund nicht verstehen. Yeshua kam nicht, um die Tora abzuschaffen, schlecht übersetzt als das Gesetz. Die Festen werden weiter gefeiert. Wir haben in Saharha gelesen, dass derjenige, der das Fest von Sukkot nicht feiert, wird eine Plage bekommen und wir sterben. Wenn wir auf die Welt schauen, wie alle Leute sich benehmen, und wenn wir jemanden zu dem Schabbat einladen zu feiern, der Schabbat ist seine Freude, wenn wir diese Person sagen würden, Gott möchte, dass wir in Heiligkeit leben und dass wir nicht mehr sündigen, die Antwort wäre, nein, das ist nicht möglich, was du sagst. Wie kann man in Heiligkeit leben? Die Feste sind nicht für mich. Es sind für das jüdische Volk. Nein, sie sind nicht für die Juden oder der Juden. Es sind Jahwes. Wir haben schon es vorher in der Bibel gelesen. Baruch Hashem. Die Feste sind ewig. Das Wort Gottes sagt es in den Psalm 119. Schlussfolgerung dieser Predigt. Die Feste Elohims Gottes haben den ganzen Kodex sozusagen von dem Wesen Yeshua HaMashiach, ohne die Feste, kann man nicht verstehen, wer Yeshua HaMashiach ist. Ich wiederhole, Yeshua wurde in das Fest von Sukkot geboren. Er starb in das Fest von Pesach. Er wurde in das Fest von Bikurim auferstanden. Er gab seinen Heiligen Geist, seinen Ruach HaKodesh, in Shavuot. Er wird in das Fest von Yom Teruah zurückkehren, um diejenige, die ihn lieben, abzuholen. Er wird in das Fest von Yom Kippur zur Erde für das 2. Mal zurückkehren. Und das Millennium wird in das Fest von Sukkot anfangen, und er wird in das Millennium auf der Erde regieren. Baruch Hashem. Das ist der messianische Zusammenhang. Also, meine liebe Geschwister und ich, wir müssen die Feste geistlich erleben. Und wenn nicht wären, wären wir nicht erlöst. Wir müssen auch zu den Festen kommen und uns erfreuen. Als erstes ist Pesach. Wir sterben zu unseren Sünden. Zweitens ist Hamatza. Es bedeutet Leben in Heiligkeit. Die Hamatza-Brot. Ohne Sünde. Drittens, Bikurin. Wir geben würdige Früchte von Reue und bringen Seelen zum Fuße Yahshua HaMashiachs. Viertens ist Shavuot. Yahshua gab seinen Heiligen Geist, seinen Ruach HaKodesh und seine Tora. Also, der Gläubige, der schon Pesach erlebt hat, lebt er wie eine Hamatza-Brot, ohne Sünde, ohne Sauerteig. Und in Bikurim hat er schon Früchte gegeben. Dann gibt Yahshua uns seinen Heiligen Geist und dank seines gesegnetes Bluts des Messias hat man Eingang zu dem neuen Jerusalem. Die Feste sind sehr kostbar. Shaul, Paulus, lehrte sie. Wir haben es schon in der Bibel gelesen. Falls es noch jemand gibt, der oder sie noch nicht seine Sünden entsagt hat, schafft jetzt den Sauerteig weg. Nimmt die Sünde weg. Lebt in Heiligkeit. Was wird in den verschiedenen Gemeinden weltweit gelehrt? Römische Doktrine. Wir sind keine Römer. Wir sind Elohims Kinder. Yahwehs Kinder. Wir sind Bene Israel. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bitte, steht auf. Wir werden ein Gebet als Dankeschön sprechen. Die Enthüllung ist nicht für jedermann. Er hat uns sein Wort enthüllt. Und wir verstehen es jetzt, meine liebe Geschwister. Ihr seid wie Kinder. Ich weiß es nicht, ob ihr euch erfreut, wie ich es tue. Ich möchte, dass ihr den gleichen Freude habt wie ich. Wir müssen verstehen, dass was uns Yahshua HaMashiach gegeben hat, ist es sehr kostbar und sehr, sehr wichtig, meine Liebe. Es ist nicht vergleichbar. Falls ihr noch nicht richtig die Predigt verstanden habt, könnt ihr das Audio nochmal hören. Ihr habt auch das Buch der Kehila. Bitte, macht Kopien und verschenke sie weiter. Wir machen hier kein Geschäft aus Elohims Wort, aus Gottes Wort. Wir werden jetzt das Gebet sprechen. Wenn ihr wollt, sprecht nach mir. Wir werden uns bei Yahshua bedanken, dessen Ruach HaKodesh, Heiliger Geist, bei uns ist. Wir sind unwürdig, trotzdem hat er seinen Blick auf uns fixiert. Warum hat er nicht eure Tante, deine Nichte, deinen Vater und so weiter ausgewählt? Warum ihr? Warum uns? Sind wir besser als die anderen? Nein, überhaupt nicht. Wir sind nicht vor seinen Augen. Also, spreche nach mir, lieber Vater. Ich verstehe oder ich versuche zu verstehen, wie groß du bist. Vater, ich bedanke mich sehr für deine Gnade. Vielen, vielen Dank, weil du mir enthüllt hast, um zu wissen, wer Yahshua HaMashiach ist. Mein Herr, mein Gott, mein Erlöser. Ich weiß, dass du ein einziger bist. Ein einziger Elohim. Vater, vielen, vielen Dank, dass du mir deine Tora enthüllt hast. Vielen Dank. Jetzt verstehe ich, dass ich deine Feste körperlich und geistlich halten soll. Vater, vergebe meiner Unwissenheit. Ich möchte mehr von deiner Wort lernen und dass du mir zeigst, richtig zu beten. Ich möchte ein richtiges Kind Israels werden. Vielen Dank, Vater, weil du mich gerufen hast. Vielen Dank, Yahshua HaMashiach. Vielen Dank, meine Lieben, in der Stille. Bedankt euch für alles, was er in euer Leben verändert hat. Halleluja!